von Anfang an. Wurde er als Verlierer tituliert, nur so kann es geschehen, dass ihn heute die Wut regiert. Die vielen Lügen und das dumme Lachen hört er noch heute und weiß genau, was es heißt, sich sein Recht zu erkämpfen. Denn er zahlt niemand euren Preis in der Zeit, das, was er hat und was er ist. Er lässt sich nicht unterkriegen, denn er ist das Ding. Die reine Wahrheit hat euch noch nie interessiert, nur rohe Gewalt. Aus seinen Gedanken zitiert, doch er fehlt ein Recht, wie alle hier. Nur das wollt ihr mit eurem Starrsinn wohl nicht sehen. Und Dankbarkeit und Abneigung, doch er führt seinen Weg zu Ende gehen, denn er zeigt das, was er hat und was er ist. Er lässt sich nicht unterkriegen, denn er ist ein Zynist. Er ist der Sieger mit seinen Lachen gebellt. Auch wenn sie lachen, er wird niemals alt. Der Sieger mit seinen Lachen gebellt. Auch wenn sie lachen, er wird niemals alt. Nur wenigen Menschen kann er schon in dieser schwierigen Zeit nur seine besten Freunde stehen für ihn allzeit bereit. Sie werden zusammen kämpfen, bis man sie entbeschert und ihre Meinung akzeptiert. Nur das ist ihr Ziel, doch eure letzten Gesichter meinen Herz ja schon viel zu viel. Doch er zeigt das, was er hat und was er ist. Er lässt sich nicht unterkriegen, denn er ist Optimist. Er ist der Sieger, sind deine Lachen gebellt. Auch wenn sie lachen, er wird niemals alt. Der Sieger, sind deine Lachen gebellt. Auch wenn sie lachen, er wird niemals alt. Sind deine Lachen geballt, auch wenn sie lachen, er wird niemals alt. Der Sieger, sind deine Lachen geballt, auch wenn sie lachen, er wird niemals alt. Der Sieger, Sieger, Sieger, Sieger. Der Sieger, Sieger, Sieger, Sieger, der Sieger, Sieger, Sieger, Sieger, Sieger. Rosia, Rosia, Rosia. Er ist der Sieger. Okay, dann wollen wir nochmal ein Lied spielen von einem Septembertag. Lasst euch niemals unterkriegen. Versucht nie den Weg zu verlassen, den ihr gerade beschreitet. Unser Weg ist der härteste Weg. Und deshalb, falls einer von euren Freunden euch verlässt oder unsere Szene verlässt, sagt ihm nur, schlag zurück.